die Eltern, die Verwandten, der Vater, der Vati, die Mutter, die Mutti, der Sohn, die Tochter, der Bruder, die Schwester, der Großvater, der Opa, die Großmutter, die Oma, die Frau, der Mann, der Onkel, die Tante, der Enkelsohn, die Enkelin, die Cousine, der Cousin, der Vetter.